Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Also das kann ich Ihnen sagen. Diese Sendung, da habe ich mich, ich habe mir lange überlegt, ob ich das tatsächlich, ob wir uns überhaupt über diese Frage erzählen. Also ob ich überhaupt darüber reden. Ach, Sie ahnen ja nicht. Das ist das Perverseste, was man sich vorstellen kann, was sich da im Universum offensichtlich pausenlos abspielt. Und ich habe noch keine genaue Ahnung, wie diese Sendung jetzt eigentlich verlaufen wird. Ich hoffe, mir fällt alles richtig ein. Es geht natürlich, um was geht es? Um schwarze Löcher geht es natürlich. Aber es geht eben nicht nur um schwarze Löcher, es geht auch darum, wie zwei schwarze Löcher miteinander, naja, ob die irgendwie miteinander können, ob die irgendwas miteinander tun oder ob die sich völlig in Ruhe lassen, wenn die in die Nähe voneinander kommen. Die Frage ist, verschmelzen schwarze Löcher? Also, können die wirklich miteinander verschmelzen oder stoßen die sich vielleicht sogar ab? Ne? Oder was passiert da, wenn zwei schwarze Löcher so nah aneinander kommen, dass sie anfangen, sich gegenseitig zu beeinflussen? Jetzt werden Sie vielleicht denken, das ist doch abstrus, hochgradig abstrus. Aber Sie werden sehen, das passiert offensichtlich pausenlos im Universum und also genau genommen passiert es offensichtlich jeden Tag einmal. Doch, ja. Also ich kapituliere. Nein, ich rekapituliere noch zunächst einmal. Also ein Stern. Ein Stern ist ja ein Fusionsreaktor. Im Innern werden Elemente erbrütet. Und irgendwann, wenn so ein Stern von Wasserstoff zu Helium und von Helium zum Kohlenstoff und Stickstoff und so weiter, ist er irgendwann bei Eisen angekommen und der Stern kann nicht mehr weiter, weil er gewinnt keine Energie mehr durch die Fusion von Atomkernen. Das heißt im Innern die Energiequelle macht einfach aus. So, was passiert da jetzt? Die Hüllen fallen auf diesen Eisenkern drauf. Bumm. Der Stern explodiert. Und wenn dieser Überrest, und dabei dieser Explosion, wenn da wird es ja richtig heiß, dann entstehen die ganzen anderen Elemente wie Gold und Silber und Uran und Thorium und so weiter. Und wenn dann dieser Kern im Innern weniger als drei Sonnenmassen hat, dann wird er zum Neutronenstern. Ne? Neutronenstern ist die Sache mit dem Pauli-Hotel. Ne? Das ist das Hotel nur mit Doppelzimmern, können also immer nur zwei Teilchen in jedes Zimmer rein. Und dadurch ist der Stern stabilisiert. Also die Teilchen können sich nicht beliebig zusammendrücken. Es gibt immer nur zwei Stück, nämlich einmal mit Spin-up und Spin-down, ne? Diese Eigendrehung. Und damit ist der Stern stabilisiert. Das sind 10 Kilometer große Kugeln. 1,4 Sonnenmassen drehen sich sehr schnell und. Fein. Wenn der Rest aber schwerer ist als drei Sonnenmassen, dann wird er zum schwarzen Loch. Na, so weit, so gut. Das war jetzt mal eben in einer Minute eben durch die ganze Sternentwicklung durch. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben zwei Sterne in einem Doppelsternsystem. Was passiert da? Naja, nehmen wir an, wir haben zwei große Sterne, die bewegen sich umeinander, entwickeln sich sehr schnell. Nur der eine gibt etwas an den anderen ab und so weiter. Aber am Ende bleiben zwei Kugeln übrig, die beide, zwei Eisenkugeln, die beide schwerer sind als drei Sonnenmassen. Es entstehen zwei schwarze Löcher. Tja, so, und jetzt beginnt das Problem des Erzählens und Erklärens. Lachen Sie nicht, es ist schwer. Also ein schwarzes Loch ist ja offensichtlich eine abgeschlossene Raumzeitblase. Na, da hat sich ja der Raum, hat sich ja um dieses Gebilde herumgeschlossen, deswegen kriegen wir überhaupt keine Informationen mehr davon. Wir kriegen, also auch, es kommt auch kein Licht raus, nichts. Das heißt, bei zwei schwarzen Löchern, die sich umeinander kreisen, da haben wir zwei Raumblasen. Zwei. Zwei schwere Massen, die sich umeinander drehen. Jetzt wissen wir schon als Erdlinge ganz normal, dass wenn zwei schwere Massen sich umeinander drehen, die beiden unter Umständen, wenn sie also ganz schwer sind, ineinander hineinfallen können, ja, weil sie sich gegenseitig reiben. Bei unserem Erde-Mond-System ist es Gott sei Dank nicht passiert, sondern der Mond gewinnt von unserer Erde, nämlich immer schön Drehimpuls und auf die Art und Weise entfernt er sich. Aber wenn die beiden richtig schwer wären, dann würde der eine an dem anderen so reiben, dass die Bahnenergie immer kleiner wird und sie fallen ineinander. Wenn schwere Massen wie schwarze Löcher sich umeinander bewegen, dann wird sogar die Raumzeit in Schwankungen, in Schwingungen versetzt und es gibt Gravitationswellen. Also ein Test für die Gravitation, für die allgemeine Relativitätstheorie wäre, wenn man Gravitationswellen fände. Und es gibt so ein Objekt, wo zwei Neutronensterne umeinander kreisen und da hat man die allgemeine Relativitätstheorie genauer gemessen, als man sie theoretisch ausrechnen kann. Aber darum müsste ich vielleicht mal ein andermal erzählen. Das kann mal jemand aufschreiben. Binärpulsare ist ein Thema, ist ein prima Thema. Gut, wir sind bei den schwarzen Löchern. Wir haben also zwei Raumblasen und diese beiden Körper, diese Raumblasen reiben nun so sehr aneinander, dass sie, ja was? Was jetzt? Zwei geschlossene Raumblasen. Was passiert denn da? Das kann ich Ihnen jetzt mal zeigen, was da passiert. Das hat man nämlich versucht, im Computer zu simulieren. Also zeige ich Ihnen mal, was dabei so rauskommt. Wenn zwei Raumblasen unterschiedlicher Größe miteinander verschmelzen. Schauen Sie sich das an. Die Größe einer Raumblase, eines schwarzen Loches, hängt davon ab, wie groß seine Masse ist. Ist die Masse groß, ist die Blase groß. Bei der Sonne zum Beispiel ist die Raumblase, wenn sie ein schwarzes Loch würde, nur 3 Kilometer. Also stellen Sie sich mal vor, die Sonnenmasse auf 3 Kilometer zusammen. Also wir haben hier eine kleine Raumblase und eine große Raumblase. Das eine ist ein kleines schwarzes Loch, das andere ist ein größeres schwarzes Loch. Wenn die beiden miteinander verschmelzen, wenn also die Raumblase, die eine Raumblase in die andere hineindringt, jetzt fragen Sie mich nicht so genau, wie das geht. Ja? Das weiß ich auch nicht. Ja, aber stellen Sie sich vor, Sie haben zwei Seifenblasen, die sich durchdringen, ja, und die eine dringt in die andere ein, dann verschmilzt das schwarze Loch, es wird also schwerer und damit wird die gesamte Raumblase, die sich bildet, größer. Und das kann man auf diesem Bild wunderbar sehen. Man sieht also, wie die endgültige Raumblase sehr viel größer ist als die beiden ursprünglichen. So weit, so gut. Das Allertollste aber ist, dass die Entwicklung von solchen schwarzen Löchern mit etwas verbunden ist, was man beobachten könnte. So sagte man und so dachte man eine ganze Weile. Was man nämlich sehen sollte, ist, dass die Trümmer, die sonst so in der Gegend rumfliegen, wenn diese beiden Raumblasen aufeinander knallen, das geht nämlich in Millisekunden, ja, also am Anfang drehen die sich noch sehr langsam untereinander und immer wird es immer schneller und immer schneller und immer schneller und dann wird die Verschmelzung geht in Millisekunden, dass die Trümmer, die da eigentlich waren, auf einmal so stark aufgeheizt werden, dass es zur Gammastrahlung kommt. Gammastrahlung, das ist das Schlimmste, die höchste Energie, die das Universum produzieren kann. Sie merken schon, meine Hände werden zu Fäusten. Hier geht es wirklich um brutalstmöglichste Energieprozesse, um es mal so auszudrücken. Kann man das beobachten? Hat man das vielleicht sogar beobachtet? Oder was? Ich sage ja hier kein Wort umsonst. Es ist ja klar, dass wir das beobachtet haben. Naja, eigentlich hat man es wieder mal nur durch Zufall entdeckt. Man hatte Überwachungssatelliten in die Erdumlaufbahn gebracht. Und das war in den 60er Jahren. Und zwar wollte man auf diese Art und Weise überprüfen, die Amerikaner haben das gemacht, ob vielleicht der Russe oder die Chinese irgendwo im Raum, im Weltraum nämlich, Atombombenexplosionen testet, ja, also Atombomben testet, da oben irgendwas explodieren lässt, irgendwo zwischen Mond und Erde, oder ob man auf der Erde irgendwelche Tests gemacht hat, von denen man vielleicht nichts mitgekriegt hat. Auf diese Art und Weise suchte man nach was? Naja, was passiert bei einer Atombombenexplosion? Es wird Gammastrahlung frei. Man hatte also jetzt da oben einen Satelliten, der guckte nach Gammablitzen. Jetzt hatte natürlich der Amerikaner nicht wirklich erwartet, Gammablitze zu finden. Weil man natürlich hoffte, der andere macht keine Tests. Und was fand man? Tja, Gammablitze. Überall. Überall gab es irgendwo Gammablitze am Himmel. Die Daten von diesen Satelliten wurden jahrelang unter Verschluss gehalten, weil man erstmal genau herausfinden wollte, was ist das, was man da gesehen hat. Sind das Blitze von irgendwelchen nuklearen Experimenten im Weltall oder ist das was Natürliches? Nun konnte man sich natürlich auch überhaupt nicht vorstellen, dass es so viele Objekte im All geben soll, die so unglaublich riesige Mengen an Energie freisetzten. Gammastrahlung, ja, das ist nicht irgendwas. Das ist richtig, also unglaublich viel Energie. Tja. Naja, irgendwann wurden die Daten dann frei und dann machte man eine genaue Analyse dieser Gamma-Ausbrüche, dieser sogenannten Gamma-Ray-Burster und stellte fest, die scheinen wieder mal mit nichts am Himmel korreliert zu sein. Was heißt das? Nur man dachte natürlich, wenn es sich dabei um irgendwelche Phänomene handelt, die zum Beispiel mit Kometen zusammenhängen, ne? Da knallt vielleicht ein Komet auf irgendwas anderes drauf, die Bewegungsenergien sind so hoch, dass dabei Gammastrahlung frei wird. War nicht. Also in der Umgebung des Sonnensystems war nichts zu finden. Dann dachte man, vielleicht sind es verschmelzende Neutronensterne in der Milchstraße. Ja? Dann hätte man natürlich erwartet, dass die Gammablitze ein bisschen auf die Ebene der Milchstraße konzentriert gewesen wären. Ist ja klar, denn da, wo die Milchstraße ist, gibt es natürlich viel mehr Neutronensterne als irgendwie draußen. Und nix, gar nichts. Es wurde also immer schwieriger. Und richtig interessant wurde es in dem Moment, als man feststellte, dass die Objekte oder die Plätze im Himmel die Gammablitze aussandten, nachglühten. Können Sie sich richtig vorstellen. Ne? Sie haben etwas, was richtig heiß ist, das kühlt jetzt langsam ab und dann sehen Sie das bei immer kleineren und kleineren Frequenzen, also bei immer röter werdendem Licht. Für die Gammastrahlung bedeutete das, wenn das im Gammastrahlenbereich zu sehen war, dann konnte man das vielleicht später im optischen Licht beobachten, denn optisches Licht ist viel energieärmer, also Frequenzen sind viel niedriger als bei Gammastrahlung. Diese sogenannten optischen Nachglüher, Optical Afterglows, die bergen in sich die Möglichkeit, die Rotverschiebung der Objekte zu messen. Weil in diesem optischen Licht gibt es Linien, es gibt ein Kontinuum, das kann rot verschoben sein. Und aus der Rotverschiebung kann man ja, na klar, die Entfernung messen. So, die Entfernung bei einem dieser Objekte, an einem der ersten, der es gelungen war, war kosmologisch. Das heißt nicht irgendwo in unserer unmittelbaren Nähe, lokale Gruppe oder sonst irgendwas, sondern kosmologisch. Kosmologisch heißt weit, weit weg. So. Können Sie sich das vorstellen, was das bedeutet? Weit, weit weg heißt, wenn ich es trotzdem sehe und es ist weit, weit weg, es muss ungeheuer hell sein. Wenn es eine Punktquelle ist, die weit, weit weg ist und ich kann sie trotzdem sehen, das muss ja was ganz Besonderes sein. Und so kommt man heute eigentlich um die Verschmelzung von schwarzen Löchern für die Entstehung dieser Gammablitze überhaupt nicht mehr rum. Das müssen verschmelzende schwarze Löcher sein, weil nur ein solcher Verschmelzungsvorgang genügend Energie bereithält, um die Umgebung auf so hohe Temperaturen aufzuheizen. Gott, aufzuheizen ist ein viel zu mickriges Wort. Ja, das ist, da fehlen mir die Worte. Also, nur damit es mal klar wird, Gammastrahlung, das bedeutet, wir haben es mit Temperaturen zu tun von Trillionen Grad. Trillionen. Ja. Also richtig heiß. Richtig heiß. Das heißt, es müssen sich Dinge abspielen, die kann man nur noch mathematisch berechnen. Was man dabei ausrechnen kann, ist ein sogenanntes Feuerballmodell. Denn Sie werden lachen. Das ist ein Riesenproblem, die Gammastrahlung. Weil normalerweise, wenn man so viel Gammastrahlung hat, wie aus diesen Dingern rauskommen, nämlich 10 hoch 17 Mal so viel, wie die Sonne an Leuchtkraft hat. Ich sage es nochmal, 10 hoch 17 Mal, das ist eine 10 mit 17 Nullen. Das kommt in der Sekunde raus. Ja? Wenn man so viel Leuchtkraft zusammenhalten will, wenn man überhaupt so viel Leuchtkraft produzieren will, dann hat man eine so hohe Dichte an Gammaquanten, dass man eigentlich Materie-Antimaterie erzeugt, also Teilchen-Antiteilchen erzeugt. Wenn das aber so ist, dann würde man die Gammastrahlung ja in Teilchen umsetzen, würde die Gammastrahlung nicht mehr sehen. Wir sehen die Gammastrahlung aber. Das heißt, das Ganze muss ein sehr stark austariertes Gebiet sein, in dem also ein Feuerball sich gerade so ausbreitet, dass wir danach seinen Gammablitz sehen können. Und wir beobachten einen pro Tag, wird man denken, na, das ist aber viel. Nee, ist gar nicht so viel. Pro Galaxie hat man alle 100.000 Jahre einen Gammablitz. Und wir haben ungefähr 1 bis 5 Milliarden Galaxien in einem Radius in der Umgebung unserer Milchstraße, in diesem kosmologischen Radius, den man Hubble-Radius nennt. Und auf die Art und Weise kommt man tatsächlich zu einem Modell für ein Phänomen im Universum, das man als Verschmelzung von Sternleichen bezeichnen muss. Also jetzt bin ich eigentlich sprachlos und weiß und hoffe, Sie haben es einigermaßen mitgekriegt, was ich Ihnen sagen wollte.